unser Tag. Lass nicht Kunde Mut in den, weich dich aus, mit den Feind Schlag auf Schlag, bis der Siege spannen will. Ob auch ringt Wut, Geheul euch umtobt, lasst euch nicht vom Wege bringen. Jetzt muss uns das Werk gelingen, das zu schaffen wir gelobt. Was der nicht brut, nicht auslässt geschafft, stets bedroht uns Hass und Neid. Stolz und frei, nur vertraut eigener Kraft, immer bleibt zum Kampf bereit. Zeigt der Welt, deutsches Volk lässt als Knecht sich nicht länger halten nieder, denn im dritten Reich gibt's wieder Freiheit, Einigkeit und Recht.